Hey, spürst du es auch? Ich weiß, dass du es weißt. Das ist unsere Zeit. Im Sonnenlicht spiegelt die Welt so schön. Und das Schönste dabei ist, man darf es fühlen. Wenn der Wind die sanften Töne trägt zu uns heran, uns die Welt erklärt, dann haben wir es doch geschafft, ohne Worte glücklich zu sein. Und das Meer spielt die Lieder für uns, eine Symphonie tief auf steinigen Grund. Und unsere Beine tragen uns sehr nah heran ans Paradies. Der Atem stockt, der Kopf genießt. Wir sehen Segel dort am weiten blauen Horizont, mächtige Schiffe auf der Reise weit weg vom Land. Oh, und dieser warme Sand lässt mich träumen in unserem Nimmerland. Sommerluft, das abendliche Glänzen meiner Stadt. Spreng die Grenzen, die du hast, berühr die Pulsadern der Welt. Betracht im Licht des strahlenden Mondes diese Schatten deiner selbst. Es ist so einfach, diese Welt hier ist kein Menschenfeind. Wenn du sie akzeptierst und sie hereinlässt, bist du endlich frei. Hol den unendlich weiten Horizont ganz nah zu dir. Warte hier, das Herz in deiner Brust fehlt in keinem Kartenspiel. Wenn diese Welt dir in die Karten spielt, dann nutz es aus. Wahrer Luxus spiegelt sich in Seelen, wenn der Frost es taut. Wenn sich das Eis verändert, weißt du, es wird leichter. Bloß der Anfang ist letztendlich nur die Spitze eines Eisbergs. Und wenn du sie siehst, dann scheint das Ziel für dich ergreifbar. Schau nach vorne, halt den Kurs, bis du das Sonnenlicht erreicht hast. Und du tauschst die Rollen, du legst der Welt nicht mehr zu Füßen. Denn sie selbst liegt dir zu Füßen, wenn die Menschen sie begrüßen. Also, spürst du es auch? Ich weiß, dass du es weißt. Das ist unsere Zeit.